Erster Jesus sagte seinen Jüngern, dass es unvermeidlich ist, dass Menschen andere zum Bösen verführen. Aber es wird schlimm für den sein, der dies tut. Zweiter, es wäre besser für so einen Menschen, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, anstatt dass er einen dieser kleinen Menschen zum Bösen verführt. Dritter, passt auf euch selbst auf. Wenn dein Bruder einen Fehler macht, sprich ihn darauf an, und wenn es ihm leid tut, dann vergib ihm. Vierter, und wenn er siebenmal am Tag einen Fehler gegen dich macht und siebenmal zu dir zurückkommt und sagt, dass es ihm leid tut, dann sollst du ihm vergeben. Fünfter, die Apostel sagten zum Herrn, gib uns mehr Glauben. Sechster, der Herr antwortete, wenn ihr Glauben hättet, so klein wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, reiß dich aus und pflanz dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Siebter, wer von euch hat einen Diener, der auf dem Feld pflügt oder Tiere hütet, und sagt zu ihm, wenn er vom Feld kommt, komm sofort her und setz dich hin? Achter, sagt er nicht vielmehr zu ihm, bereite mir das Essen zu, mach dich bereit und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, danach kannst du selbst essen und trinken? Neunter, bedankt er sich etwa bei dem Diener, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde. Zehnter, genauso sollt auch ihr sagen, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, wir sind nur Diener, die ihre Pflicht getan haben. Elfter, als Jesus nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samaria und Galiläa. Zwölfter, als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 Männer mit Aussatz, die weit weg standen. Dreizehnter, sie riefen laut, Meister Jesus, hab Mitleid mit uns. Vierzehnter, als Jesus sie sah, sagte er zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, wurden sie geheilt. Fünfzehnter, einer von ihnen aber, als er sah, dass er geheilt war, kehrte um und lobte Gott laut. Sechzehnter, er fiel vor Jesus auf sein Gesicht und dankte ihm, dieser Mann war ein Samariter. Siebzehnter, Jesus fragte, sind nicht 10 geheilt worden? Wo sind die 9 anderen? Achtzehnter, ist niemand zurückgekommen, um Gott zu danken, außer diesem Ausländer. Neunzehnter, und er sagte zu ihm, steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Zwanzigster, als die Pharisäer ihn fragten, wann das Reich Gottes kommen würde, antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sehen kann. 21. Mann wird auch nicht sagen, schau, hier ist es, oder, dort ist es. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. 22. Er sagte zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da werdet ihr euch wünschen, einen Tag des Menschensohnes zu sehen, aber ihr werdet ihn nicht sehen. 23. Und man wird euch sagen, schau, hier ist er, oder, schau, dort ist er. Aber folgt dem nicht. 24. Denn wie der Blitz aufblitzt und von einem Ende des Himmels zum anderen leuchtet, so wird es auch mit dem Menschensohn sein, wenn er kommt. 25. Zuerst aber muss er viel leiden und von den Menschen dieser Zeit abgelehnt werden. 26. Und wie es zu Noahs Zeiten war, so wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. 27. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und zerstörte alle. 28. Genauso war es zu Lots Zeiten, die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten Häuser. 29. Aber an dem Tag, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und zerstörte alle. 30. Genauso wird es sein an dem Tag, an dem der Menschensohn erscheint. 31. An jenem Tag soll der, der auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, nicht hinuntergehen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll sich auch nicht umdrehen, um etwas von hinten zu holen. 32. Denkt an Lots Frau. 33. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, wird es erhalten. 34. Ich sage euch, in dieser Nacht werden 2 Menschen in einem Bett liegen, der eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. 35. 2 Frauen werden zusammen Getreide mahlen, die eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen. 36. 2 Männer werden auf dem Feld arbeiten, der eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. 37. Sie fragten ihn, woher? Er antwortete ihnen, wo ein toter Körper liegt, da versammeln sich auch die Geier.